Hochgelobt und tief gefallen, so oft zum Clown gemacht, aber niemals aufgegeben, jeden Zweifel weggelacht. Gegen unsichtbare Feinde, die Raketen aufgestellt, und wir tanzen unerschrocken über jedes Minenfeld. Wir hissen Fahnen, schreiben Lieder, schicken Menschen auf den Mond, tragen Narben, die beweisen, dass es sich zu kämpfen lohnt. Sind wie Boxer, die beim Laufen ihren eigenen Schatten schlagen. Visionäre, die die Wahrheit so wie eine Fackel tragen. Wir sind hier, wir sind hier bei dir. Der eine liebt die Falsche, denn sie liebt ihn nicht zurück. Das Glück nicht mehr zu suchen, ist für manche schon das Glück. Wir schreiben Bücher mit Geschichten, die wir niemals selbst erleben. Werden in der Nacht zum Wrack, das wir morgens wieder heben. Wir sind hier. Wir sind hier bei dir. Wir sind hier bei dir. Wir sind hier bei dir. Wir sind wie Kreidebilder auf der Straße vor dem Regen. Und was Gott für eine Sekunde ist für uns sein ganzes Leben. Es gibt keine Garantie auf einen nächsten Tag. Aber wir sind hier, hier, wir sind hier bei dir. Wir sind hier bei dir. Wir werfen Anker aus dem Rohr, halten uns niemals fest. Und vielleicht, was dieses Leben ja täglich leben lässt. Wir sind hier bei dir. Wir sind hier. Wir werfen Anker aus dem Rohr, halten uns niemals fest. Vielleicht ist dies das Leben, was es täglich leben lässt. Wir sind hier bei dir. Wir sind hier. Wir sind hier bei dir. Wir sind hier bei dir. Wir sind hier bei dir. Wir sind hier bei dir.